hier, dieser grimy Bass ist für die Lady. Ey, sie betritt den Club, Jeans, Top, schicker Looks. Ihr Stil und Klasse, ja, sie ist wichtig. Alle Augen sind plötzlich auf sie gerichtet. Sie ist wie von einem anderen Planet. Unglaublich, wie Arsch sich bewegt. Hast die Art, wie sie geht, die uns Jungs in Arte verschlägt. Ich hab keine andere Wahl, ich schau nach durch den ganzen Saal. Ich kann nicht anders, verdammt nochmal. Sie ist eine Femme fatale. Jungs wissen genau, was ich mein. Für die Geschütze braucht man Waffenschein. Glaubt mir, die Kleine hat ne Menge Sex. Frauen, haltet eure Männer fest. Nimm dich in Acht, sie wird dir leicht zum Verhängnis. Hinter dem Make-up steckt ein eiskalter Engel. Ja, es ist wahr, was die Leute so sagen. Schau sie dir an, damn, der Teufel trägt Prada. Boy, die Kleine ist so heiß wie das Feuer. Sie ist atemberaubend, dass die Frau deiner Träume verbrennt dir nicht die Finger. Lass dir das jetzt sagen, jede Rose hat Dornen, die Sache hat nen Haken. Boy, die Kleine ist so heiß wie das Feuer. Sie ist atemberaubend, dass die Frau deiner Träume zeigt, dass deine Sensoren Alarm schlagen wie ein Rauchmelder. Du willst baggern, versuch's auf ner anderen Baustelle. Ganz klein, Player verschießen alle Pulver, denn sie zeigt dir die kalte Schulter. Sie ist selbstbewusst, scheiß auf die Bitches. Sie sieht ihre neidischen Blicke, die Chicks stehen da mit rotem Kopf. Denken sich nur, oh mein Gott, die bewegt sich am Dancefloor, als wäre Shakira ihr Mentor. Sie kriegt Klasse 10 von 10, ja Jungs, ich hab's kommen sehen. Ich hab und ihre Doppel-D haben mir meinen Kopf verdreht. Ich sag nur, Ladies, jetzt versteh ich allmählich. Vielleicht bin ich zu dämlich, ich bin nur ein Mann, ich denk mit meinem Penis. Nimm dich in Acht, sie wird dir leicht zum Verhängnis. Hinter dem Make-up steckt ein eiskalter Engel. Ja, es ist wahr, was die Leute so sagen. Schau sie dir an, damn, der Teufel trägt Prada. Boy, die Kleine ist so heiß wie das Feuer. Sie ist atemberaubend, dass die Frau deiner Träume verbrennt dir nicht die Finger. Lass dir das jetzt sagen, jede Rose hat Dornen, die Sache hat nen Haken. Boy, die Kleine ist so heiß wie das Feuer. Sie ist atemberaubend, dass die Frau deiner Träume zeigt, dass deine Sensoren Alarm schlagen wie ein Rauchmelder. Du willst baggern, versuch's auf ner anderen Baustelle. Das hier ist meine Chick, das ist meine Chick. Das hier ist meine Chick, das ist meine Chick. Das hier ist meine Chick, das ist meine Chick. Das hier ist meine Chick, meine Chick.